Marie, ich hätt a gnade Frag an Sie. No. Doch ich fürchte eins allein, Sie werden vielleicht beleidigt sein. Aber gängen's gar keine Spur, ich bin noch nicht so, frag's mich nur. Was ist Ihnen nicht bekannt? Darauf bin ich schon sehr gespannt. Wissen's, was ich wissen möchte? Na was denn? Sagen's, hab ich da vielleicht nicht recht. Frauen sind zum Küssen da. Freilich ja, aber nicht für jeden. Darüber lässt sich reden, schaut's, wir sind uns doch so nah. Freilich ja, darum rücken's weg, es hat doch wirklich gar keinen Zweck. So ein fesches Mädel, fesch, und so ein fade Gredel. Wie kann man nicht denn nur gar so sein, das geht mir gar nicht ein. Frauen sind zum Küssen da. Freilich ja, doch sah man nicht im Wald. Na, ist es schön, dann lassen wir's halt. Schön, dann lassen wir's halt. Neulich fragt ich schon. Ich bitte Sie, fern's mir auf davon. Red mal von was anderem heut. Na gut, ich bin dazu bereit. Na also. Die Steffi, kennen's die? Ja. Die spitzt die längste Zeit auf mich. Na. Und ich kenn mich, wie ich bin. Vielleicht geh ich noch heute hin. Gehen Sie, machen nur einen Scherz. Da täuschen Sie eine Hand aufs Herz. Ui. Frauen sind zum Küssen da. Freilich ja, aber nicht für jeden. Darüber ließ sich reden. Na, na. Schauen's, wir sind uns doch so nah. Freilich ja, darum ruck es weg. Es hat doch wirklich gar keinen Zweck. So ein fesches Mädel. Na, na, und so ein Badegrädel. Na. Wie kann man denn nur gar so sein? Das geht mir gar nicht ein. Frauen sind zum Küssen da. Freilich ja, doch sah man nicht im Wald. Na, ist es schön, dann lassen wir's halt. Ist Zeit, dass wir's lassen, ja. Na, ja. So kann's nicht mehr weitergehen, da muss jetzt irgendwas geschehen. Schrecklich ist's mit diesem Mann, jetzt fangt er wieder damit an. Lass uns diese Rederei. Was einmal sein muss, das muss sein. Ja, bin ich denn der Tantalust, dass ich so schrecklich leiden muss? Und was tanzt man ihn nicht will? Das wird sich zeigen jetzt an Stöderschubu. Frauen sind zum Küssen da. Freilich ja, aber nicht für jeden. Darüber lässt sich reden, schauen's, wir sind uns doch so nah. Freilich ja, darum rücken's weg, hat doch wirklich gar keinen Zweck. So ein fesches Mädel, okay. Und so ein Badegrädel, wie kann man denn nur gar so sein, das geht mir gar nicht ein. Frauen sind zum Küssen da. Freilich ja, sah man den im Wald. Na, wisst's was? Na? Jetzt gehen wir heim. Gut ist, ja. Ich komm gleich, ich muss noch fertig spielen. Na, ja, na, wird schon bald? Na, warte mal, bis der Vorhang fällt.